CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte 800 bis 1000 nach Christus. Das zentrale Ereignis des Jahres 800 nach Christus ist nach unserem Geschichtsverständnis die Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom. Über ihn, die Ausweitung des Frankenreiches und die Verbreitung des christlichen Glaubens sowie die Nachfolgeregelung Karls informieren uns die Geschichtsbücher ausführlich. Doch was ereignete sich zur selben Zeit in anderen Teilen der Erde? Wie lebten beispielsweise die Menschen in Tibet? Welche Errungenschaften brachte die arabische Hochkultur hervor? Und wodurch war das Leben auf der abgeschiedenen Insel Madagaskar geprägt? Fragen, die diese Folge von Reise durch die Weltgeschichte beantworten wird. Doch wenden wir unseren Blick zunächst hinauf in den hohen Norden, nach Skandinavien. Raubend, brandschatzend und zerstörend brachten die Wikinger rund 300 Jahre lang Angst und Schrecken über die Menschen in Nordeuropa. Ihre Feldzeichen waren die Symbole der heidnischen Götter Odin und Thor, die für die Christen zu Zeichen gewalttätiger Übergriffe wurden. So jedenfalls wollen es uns zahlreiche Aufzeichnungen von Mönchen und Klerikern glauben machen, die ab 800 nach Christus die Geschichte der Wikinger aus ihrer Sicht dokumentierten. Aber wie immer gibt es auch hier eine andere Seite der Medaille. Sicher lassen sich Raubzüge und Mordtaten nicht leugnen, ihnen gegenüber stehen jedoch eine beeindruckende Dichtkunst, eine unbeschreibliche handwerkliche Kunstfertigkeit und ein durchdachtes Handelswesen, das seinesgleichen sucht. So ist der Einfluss der Wikinger auf die Entwicklung Nordeuropas weit stärker als gemeinhin angenommen wird. Sie gründen bedeutende Handelsstädte und führen ein Rechts- und Verwaltungssystem ein, das bis heute Spuren hinterlassen hat. Schnell wird das einseitige Bild der ungehobelten, gewalttätigen Rohlinge obsolet, wenn man sich diesem Teil der Geschichte der Wikinger nähert.